Ich staune die nie zu begreifende Liebe an. Die Gnade beschämt mich, die so viel für mich getan. Ich zittere, bedenke ich, dass Jesus gekreuzigt ist. Für mich Sünder, für mich er sich schlagen ließ. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, dass er sein Leben doch für mich am Kreuz gebracht. Wunderbar ist das. Ich staune, dass er aus dem Himmel herniederkam, sich meines rebellischen Herzens so treu annahm, ja, dass seine Liebe sich wirklich auf mich erstreckt, mich rettet, erlöset, mit Kleidern des Heils bedeckt. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, dass er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt. Wunderbar ist das. Ich schau seine rettenden, blutenden Hände an, sein Opfer an meiner Stadt, nie ich vergessen kann. Anbetend will ich ihn nun preisen am Gnadenthron, bis ich ihn einst schaue, den herrlichen Gottessohn. Oh, das ist wunderbar, dass Jesus nach mir fragt, dass er sein Leben doch für mich am Kreuz gewagt. Wunderbar.